WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. März 1971. Die erste Sendung der Lach- und Sachgeschichten wird im WDR ausgestrahlt. Das ist er doch, ne? Die Maus ist ja gut, ne? Was? Die Maus? 50 Jahre? Boah, dann wollen wir mal. Lach- und Sachgeschichten. Heute mit einer Mausgeburt. Zur Maus kam es eigentlich durch Zufall. Einem Mausrezept fürs Lernen. Wir verstehen uns immer noch als Unterhalter. Dem neuen Mausradio. Ja, Maus, wie läuft das mit uns? Und natürlich mit der Maus und ihren Gratulanten. Ich wünsche dir alles Liebe zu deinem Geburtstag. Wie hat eigentlich alles angefangen? Also jetzt nicht das Universum, die Erde und das Leben. Ich meine, wie ist eigentlich diese Maus auf die Welt gekommen? Es gab im Grunde nicht sehr viel Kinderprogramm. Das weiß Brigitta Mühlenbeck, die Maus-Chefin. Steht auch immer im Abspann. Es gab ein weites Feld von Möglichkeiten. Und auf dem Feld 4 Mausväter und eine vergessene Mausmutter. Die damaligen Kinderprogrammmacher haben sich überlegt, wie man ein neues Programm aufsetzen könnte und haben eine Geschichte, die es bereits gab, zur Illustration herangezogen und haben Isolde Schmidt-Menzel, eine Künstlerin, Grafikerin, die in Halle Kunst studiert hatte, gebeten, das zu illustrieren. Das war diese berühmte Geschichte, die Maus im Laden. Und so klang das damals, Anfang der 70er Jahre. Einmal ist eine Maus nachts in den Laden gelaufen. Sie hat all die guten Sachen gerochen. Aber womit sollte sie jetzt anfangen? Sie wollte gerade an der Schokolade knabbern, da hat es von der einen Seite so gut nach Kuchen gerochen und von der anderen Seite hat es wieder so gut nach Butter gerochen. Und auf einmal war es hell. Spot an für diese besondere Maus. Orange, frech mit braunen Ohren. Die Geschichte ist auch eine freche Geschichte. Und das ist sehr, sehr gut angekommen und wurde dann ziemlich schnell auch weiterentwickelt. Vom Gerd. Das war also eigentlich die Geburtsstunde der Maus. Gerd Müntefering, einer der Mausväter, der hat auch der Sendung dann den Namen gegeben, sagt Mitmausvater Armin, also Maywald, über den Gerd. Der raste immer zwischen seinem Büro und dem anderen Redaktionsbüros hin und her. Und auf irgendeinem Gang hat er dann auch mal gesagt, die Kinder sagen, das ist die Sendung mit der Maus. Das nennen wir einfach die Sendung mit der Maus. So ist eigentlich der Titel entstanden. Der Titel für diese besondere Mischung aus Lach- und Sachgeschichten, die dringend eins brauchte. Ein Moderator. Und bei Moderatoren fielen einem dann immer so Unterhaltungskünstler ein und irgendwelche Leute, die was erklärt. Wir haben gesagt, nein, nichts. Quatsch, wir sind nicht in der Schule. Wir müssen also jemanden machen, der Spaß macht. Und das wurde dann eben die Maus. Augenzwinkernd und still. Diese Maus, die dann zwischen ganz unterschiedliche Bausteine in der Sendung gesetzt werden konnte und sie gleichzeitig verband und trennte. Also es war einfach der Moment des Ausruhens, wo man dann mal lachen konnte über die Witze, die sie macht oder so. Und dann konnte eine neue Geschichte anfangen. Das stellte sich relativ schnell raus, dass das gut funktionierte. Damit das funktionierte, musste die Maus erstmal laufen lernen. Ohne Mama Isolde, sagt Brigitta. Sie selber war keine Animationskünstlerin und da kam dann relativ schnell Friedrich Streich dazu, der eben in der Animation zu Hause war. Mit dem zusammen ist eben auch die ganze Geräuschkulisse und Musikkulisse oder was auch alles sonst an akustischen Dingen dabei vorkommt, entstanden. Also die Maus, da machen wir die Schritte mit der Kokosnuss. Und wenn sie erschrocken ist, dann blinkert sie mit den Augen, das machen wir mit Kastagnetten. Charakterlich ist sie natürlich sehr intelligent, im Gegensatz zum Elefanten, der mehr intuitiv ist, mehr instinktiv reagiert. Die Maus ist diejenige, die nachdenkt, Probleme löst und das auch schafft dann. Die kann alles. Die hat schon mal den Schwanz abgemacht und da dann, weil die einen Knopf an ihren Fell dran machen wollte, hat sie da einfach den Schwanz als Faden dran gemacht. Sie ist mal über so Hürden gesprungen und dann ist sie auf einmal nicht mehr richtig gesprungen und dann hat sie sich vorne den Bauch aufgeschnitten und hat neue Springfedern in ihre Füße reingemacht. Da hat uns die Erfinderin der Maus, die Schöpferin Isolde Schmidt-Menzel, eigentlich ziemlich viel mitgegeben. Sie steht für kreative und fantasievolle Sicht auf die Welt und das ist das, was wir auch nach wie vor versuchen, aktiv zu halten. Bei jeder Geschichte, bei jedem Thema versuchen wir, das sogenannte innere Kind zu finden, weil sie gesagt hat, die Maus ist eigentlich so, wie ich als Kind war. Und unser Mantra ist, das innere Kind im Menschen anzusprechen, sei es nun ein Erwachsener, sei es ein Kind. Wir versuchen, diesen unbefangenen, naiven, auch fröhlichen Weltzugang vielleicht bei dem einen oder anderen auch zu reaktivieren. Wir konnten stellvertretend für Sie an Orte gehen, an die Sie selbst nie durften. Also wir konnten zum Beispiel in ein Atomkraftwerk später gehen oder auch in eine Fabrik, wo es gefährlich ist, wo man Kinder einfach nicht hinlassen kann. Und wollten uns begreifen als Reporter, die im wahrsten Sinne des Wortes Geschichten mit zurückbringen, also Reporten zurückbringen. Und wir haben uns immer als Journalisten verstanden, niemals als Pädagogen oder Lehrer oder man muss irgendwas lernen, um Gottes Willen. Also die Geschichten waren auch immer dramaturgisch aufgebaut, also dass sie spannend waren, dass sie einen Anfang hatten, ein richtiges Ende, möglichst mit einem lustigen Schluss oder mit einer Pointe oder sonst irgendwas. Wir sind nicht die Lehrer oder Lehrerinnen der Nation, sondern wir verstehen uns immer noch als Unterhalter. Das sagt der Jochen. Und über das Unterhaltende, wenn dann auch noch was hängen bleibt, eine Erkenntnis, ist es gut, ist es schön. Aber letztlich sind wir erstmal dazu da, die Menschen zu unterhalten. Der Jochen ist Redakteur und heißt mit Nachnamen Lachmut. Sachmut würde auch passen. Meine Heimat sind hauptsächlich die Sachgeschichten in der Sendung mit der Maus. Das Erfolgsrezept der Sachgeschichten besteht für mich darin, dass wir eine Frage versuchen zu beantworten, also eine Frage, eine Antwort. Dabei versuchen wir, möglichst jeden mitzunehmen und das alles in einer Sprache, die jeder versteht. Und das sind dann eben diese berühmten Kinderfragen, auf die kein Erwachsener kommt. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher am Bauch. Wie kommen die Löcher in den Käse? Wie kommt das Salz ins Meer? Wie kommt die Wurst in die Wiener? Und woher weiß die Kopfschmerztablette, dass die in den Kopf soll, wo ich dir doch einen Magen schlucke? Also solche Sachen. Da kommt doch kein Erwachsener drauf. Das können nur Kinder. Ich frag die Maus, ich will alles. Und nur einmal unterlief den Mausmachern in 50 Jahren ein wirklich grober Fehler. Naja, die Maus wäre ja nicht menschlich, wenn sie nicht auch Fehler machen würde. Das ist ja klar. Das sagt der Jochen. Und die Frage war damals, warum kräuselt sich das Geschenkband, wenn man mit der Schere drüber geht? Und dann hat der Armin recherchiert, mit Experten gesprochen, wie das ja immer dann auch unser Alltag ist, und hat dann eine Sachgeschichte produziert. Und die war in sich total stimmig und klasse. Und nach der Ausstrahlung gab es dann ganz, ganz viele andere Experten, die gesagt haben, das war zwar alles in sich stimmig erzählt, war aber kompletter Unsinn. Kompletter Unsinn. Aber die Gelegenheit, etwas zu lernen, was auch in Zeiten von Verschwörungsgeschichten sinnvoll sein kann. Also wenn eine Geschichte in sich stimmig ist, heißt es noch lange nicht, dass sie auch wahr ist. Und das haben wir halt dann versucht, dann in einer zweiten Geschichte nochmal neu zu erzählen. Neu sind auch viele Gesichter rund um die Maus. Wer 50 wird, der braucht eben mehr als Maus-Mamas und Papas, auch Maus-Brüder oder Schwestern. Unter ihnen ist zum Beispiel der Ralf. Ralf Kaspers, schon fast ein alter Maus-Hase. Die Maus macht aus, dass sie sich für keine Frage zu schade ist und dass sie versucht, jede Frage konsequent bis zum Ende zu beantworten. Die Maus nimmt sich Zeit in einer beschleunigten Medienwelt. Und da hat die Maus halt 50 Jahre Erfahrung und das ist natürlich auch ein echtes Fund, was auch im Umfeld all derjenigen, die jetzt dann auch versuchen, die Welt zu erklären, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, uns da immer noch einen Vorteil, glaube ich, verschafft. Wenn die Maus jetzt starten würde, dann hätte sie es schwerer, unkt der Armin. Der Elefant, hätte ich beinahe gesagt, der Intendant würde uns rausschmeißen. Weil wir konnten am Anfang damals keine Quote garantieren. Wir können das auch heute nicht. Und wenn wir heute damit anfangen müssten, ich weiß nicht, ob das heute noch irgendjemand tragen würde, einen Sendeplatz für zu kriegen. Ich glaube nicht, dass wir noch mal eine Chance hätten. Die Maus hat ihre Chance genutzt und ist für ihre Arbeit hoch dekoriert worden mit Fernsehpreisen und dem Bundesverdienstkreuz. Nicht zuletzt, weil die Maus verbindet, über Generationen hinweg, sagt Maus-Chefin Brigitta. Die Maus richtet sich eigentlich immer noch an das gute alte Lagerfeuer, jung und alt, Stadt und Land, einzeln oder in der Familie, und lotet Grenzen aus, ohne sie zu überschreiten. Und das bedeutet, sie sucht immer die Verbindung. In der Ansprache hat sie was Verbindendes. Und das mögen die Menschen. Als Kind habe ich die Trickfilme eigentlich auch gerne geguckt, weil das war herzerwärmend, unterhaltsam, man hat immer was gewusst, schöne Geschichten. Und das Klacken von den Augen von der Maus, ich weiß nicht, das ist einfach ein Teil der Kindheit gewesen, beziehungsweise ist immer noch ein Teil. Und ich würde auch niemals aufhören, die Sendung mit der Maus zu gucken. Viele Mauskinder von damals sind heute selber Eltern und nehmen ihre Kinder mit. Und das führt zu einem Verhalten von Tradition und Ritual. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der wir uns befinden, ist spürbar, wie sehr Menschen das suchen. Wie sehr Menschen das suchen, belegt die Einschaltquote am Sonntag. Im Corona-Lockdown ist sie kräftig gestiegen. Ja, die Maus ist eine tröstende Hand auf der Schulter für viele Erwachsene und Kinder in dieser Zeit. Die treu tröstende Pfote, die sich einfach nicht verändert. Oder? Was sagt der Armin? Das scheint so, als wenn sie immer noch dieselbe wäre. Zwar hat sie noch die gleiche Farbe, aber die Spots haben sich verändert und auch die Themen haben sich natürlich verändert. Heute kriegen wir Fragen, die vor 30, 40, 50 Jahren noch gar nicht gestellt werden konnten, was es noch gar nicht gab. Und das sind halt Kinder, die Fragen stellen aus ihrer jetzigen Umgebung, ne? Oder woher weiß das Handy, dass ich auf der Domplatte bin oder so, oder wie funktioniert ein Computerspiel? Wobei es immer schwierig ist, Sachen zu erklären, die also mit Strom zu tun haben. Den sieht man nicht, man sieht immer nur die Auswirkungen. Und in den Computer schon erst recht kann man nicht reingucken. Ne? Das ist die, was sich da in Millisekunden drin abspielt, ist ja der höhere Wahnsinn. Der höhere Wahnsinn ist inzwischen die Vermarktung. Zu den Figuren aus der Sendung mit der Maus gibt es eine Vielzahl von Produkten, unter anderem Sachbücher, Poster, Küchenartikel, Tonträger, Spielzeug, Plüschtiere, Textilien, Kleidung, Nahrungsmittel. Also das Lizenzgeschäft wird ja von unserer Tochterfirma WDR Media Group betrieben und die Kolleginnen und Kollegen dort legen sehr, sehr großen Wert darauf, nur Lizenzen auszugeben, die die Marke nicht beschädigen. Die Brigitta war anfangs keine große Freundin der Vermarktung. Die Vermarktung der Maus war, als sie startete, das ist ja jetzt 25 Jahre her, ein großes Thema. Ich selber gehörte zu denen, die das mit sehr spitzen Fingern angefasst haben. Ich habe aber gelernt, dass eine Figur, die man liebt, auch im Kinderzimmer liegen sollte. Es gibt auch doch strenge Regeln, abgesehen davon, dass Alkohol, Tabak, Waffen überhaupt kein Thema sind. Ein Glück. Wird zum Beispiel jedes Produkt, das mit Nahrungsmitteln zu tun hat, nach den Regeln von Foodwatch nur vergeben. Auch was die Verpackungen anbelangt. Sodass ich der Meinung bin, ja, das wird vermarktet. Aber nein, es ist keine Vermarktung, die das Image der Maus ankratzen kann. Wie es so schön heißt, wo Maus draufsteht, ist auch Maus drin. Seit 2018 ist auch Audiodeskription für blinde Menschen mit drin. Und seit 2020 ist die Maus im digitalen Radio drin. Und was anders ist, ist, dass die Maus im Radio natürlich etwas journalistischer ist, auch schneller sein muss mit Themen und direkter im Kontakt. Das weiß auch die Nina. Nina Häuser, Moderatorin, die mit der Maus im Studio zusammenarbeitet. Ja, Maus, wie läuft das mit uns? Also wir haben so eine Art Oberthema im weitesten Sinne. Das Thema Ketten zum Beispiel hatten wir letztens mal. Stimmt, um beschimpfte Tiere ging es auch kürzlich. Also um die blöde Kuh, den dummen Esel und so weiter. Ja, und dann haben wir Lach-, aber auch Sachgeschichten zu diesem Thema dabei. Und Musik spielen wir auch ganz viel. Oh ja, stimmt. Und Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantworten wir auch jeden Tag. Eine eigene Radiosendung und eine Fernsehsendung, die rund um die Welt übersetzt wird, um die die Maus mit Astronaut Alexander Gerst geflogen ist. Forscher haben am Südpol eine Mausfahne gehisst. Eine frisch geprägte 20-Euro-Münze und eine Briefmarke tragen ihr Emblem. Mit 50 könnte die Maus sagen, ich hab's geschafft. Aber dafür ist sie zu bescheiden. Ich wünsche dir alles Liebe zu deinem Geburtstag. Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an die Lach- und Sachgeschichten, die heute vor 50 Jahren erstmals im WDR ausgestrahlt wurden. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über den italienischen Komponisten Carlo Gesualdo. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.